Mit Blick auf die Verluste bedeutender, international bekannter Musiker war das vergangene Jahr ein sehr schlechtes. Und 2017 geht es leider weiter. Heute haben wir erfahren, dass der Schlagzeuger Jaki Liebezeit an einer Lungenentzündung gestorben ist. Er wurde 78 Jahre alt und hätte im April in London zusammen mit Irmin Schmidt, Malcolm Mooney, Mitgliedern von Sonic Youth und dem London Symphony Orchestra ein Konzert geben sollen zur Feier der Gründung der Band Ken vor 50 Jahren. Jaki Liebezeit war Gründungsmitglied, eine Ikone des Genres Krautrock. René Tinner hat als Musikproduzent über 200 Alben herausgebracht und fast 30 Jahre lang im legendären Proben- und Aufnahmestudio von Ken Aufnahmen mit Bands und Solisten geleitet. Jetzt ist er für Fazit am Telefon. Guten Abend, Herr Tinner. Guten Abend. Jaki Liebezeit hat bei seinem Spiel keine Pedale benutzt und sein Bandkollege, der Bassist Holger Schukai, fand, Jaki spielt wie eine Maschine, bloß besser. Wie ist ihm das gelungen, Spannung zu erzeugen, trotz des immer gleichen Rhythmus? Naja, gerade deswegen ist ihm das gelungen. Und zur Berichtigung, mit Ken hat Jaki auch Pedale noch benutzt. Sein Weglegen der Pedale ist lange, lange später nach Ken erst erfolgt. Und was jetzt sein Spiel anbelangt, ich meine, der Jaki war vielleicht innerhalb Ken der einzige, wie man so sagen würde, erprobte Musiker, was das Rhythmische anbelangt. Die Kollegen alle, ob das jetzt Holger war oder Irmin, die kamen ja eher von der klassischen Musik und ich will jetzt da nicht sagen, dass da Rhythmus keine Rolle spielt, aber Jaki war halt doch sehr rhythmusverhaftet. Er kam ja vom Free Jazz und hat als junger Mann mit Berühmtheiten wie Chet Baker gespielt. Warum hatte die Freiheit des Jazz eine solche Wirkung eigentlich für die Musikszene, die mit Krautrock ja dann versucht hat, eigenständige deutsche Musik zu schaffen? Naja, Jaki ist mal gefragt worden, warum er nach seiner Zeit, wo er Free Jazz gespielt hat, sich dann einer Musik zugewendet hat, wie Ken sie gemacht hat. Und dann war seine Antwort, es gibt im Free Jazz zu viele Regeln. Und sein Anliegen war immer, weil ja der Vorgang von Ken im Studio, man hat immer direkt aufs Band komponiert. Also es wurde nicht vorbereitet, dass jemand sich ein paar Noten ausgedacht hat und die dann eingespielt wurden, sondern man hat die Musik spontan erstellt. Das bedeutete natürlich auch, dass alles, was im Studio passiert ist, immer aufgezeichnet wurde. Wie wichtig war denn Ken neben anderen Größen wie Guru Guru, Neu, Kraftwerk, Tangerine Dream oder Birth Control? Ja, das kann ich schlecht beurteilen. Ich meine, ich glaube, der Zuspruch zu Ken kam in erster Linie aus England und Frankreich, also viel mehr als aus Deutschland. Und das hat vielleicht auch den Unterschied zu anderen Bands gemacht, jetzt wie Guru Guru oder Birth Control oder was da sonst noch war. Abgesehen von der Musik, die da erzeugt wurde, weil Ken hat es vermieden, irgendwie Blues oder Rock oder solche Genres zu bedienen, sondern die Ausgangslage war immer, irgendwas zu machen, was es noch nicht gibt. Krautrock ist ja heutzutage einer breiteren Masse eher unbekannt. Hat denn Liebezeits Spiel auf heutige Schlagzeuger noch Einfluss? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist ja wahrscheinlich einer der einflussreichsten Schlagzeuger überhaupt, die es in den letzten, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren gegeben hat. Weil das sieht man ja auch, die Sachen, die von Ken gesampelt wurden oder übernommen, das war alles, und das war die Ken-Musik ja eigentlich immer sehr rhythmusbetont. Und das war Jaki, der das so erzeugt hat. Er hat mit vielen berühmten Musikern zusammengearbeitet, mit Depeche Mode, Brian Eno, Philipp Bohr, auch mit Joachim Witt. Welche Erinnerung an Jaki Liebezeit bewahren Sie, Herr Tinner? Naja, ich meine, ich habe ihn kennengelernt zu einem Zeitpunkt, da war ich 20. und hatte eigentlich von allem überhaupt gar keine Ahnung. Und durch meine Arbeit bei Cahen habe ich halt auch wunderbare Lehrmeister gehabt, ob jetzt Jackie oder Holger oder Irmin oder sogar auch Michael. Die konnten mich halt irgendwie von irgendwas überzeugen, was ich noch nicht kannte. Das war eben was anderes als Rolling Stones oder die Beatles oder Vergleichbares. Und das hat mich natürlich auch geprägt. Und Jackie als Person war immer sehr puristisch und hat auch peinlichst vermieden, irgendwelchen, ich sag das jetzt mal, musikalischen Firlefanz zuzulassen. Und das hat er bis zu seinem letzten Tag, wo er Musik gemacht hat, auch komplett durchgezogen. Jackie Liebezeit, der Schlagzeuger und Mitbegründer der Band Cahen, ist mit 78 Jahren in Köln gestorben. Der Musikproduzent René Tinner erinnerte an ihn dafür. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Und wir hören Cahen mit dem 1972 aufgenommenen Sing Swan Song.